Hallo Max. Hallo Kathi. Schön, dass wir zusammen bei der Night of the Pod sind und ich dich zu Besuch habe. Stell dich doch mal kurz vor, wenn du magst, dass die Zuhörenden auch wissen, wer du bist. Ja, sehr gern. Also ich bin der Max. Ich bin, glaube ich, hier ein bisschen der Underdog. Ich bin Österreicher, hört man vielleicht auch. Und ich bin jetzt das erste Mal bei einem Live-Podcast dabei. Also für mich ist zurzeit alles ziemlich neu. Ich bin auch jetzt auch diese Woche nach Wien gezogen und habe jetzt auch einen Job, habe die Matura und ja, ganzer Lebenswandel strudelt gerade um mich herum. Genau. Ja. Ja, und du hast gestern total spontan zugesagt, dass wir uns treffen können, sozusagen. Genau, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich zugesagt habe. Ich bin da nämlich, ich glaube, das war ziemlich spät und ich war ziemlich betrunken im Prater unterwegs. Ja, das passiert. Und ich habe es nur aus dem Chatverlauf schließen können. Okay, ja, ich habe dazu gesagt, ja, warum nicht, machen wir. Also ich habe quasi doppelt zugesagt. Das finde ich super. Das finde ich gut. Ich hatte dann auch tatsächlich so ein bisschen irgendwie, es war sehr spät, als du zugesagt hattest, und ich hatte so, na? User left your channel. Ob das wohl wirklich ernst gemeint war? Hoffentlich sagt er heute früh nicht ausgenüchtert ab, aber da bist du. Ja, zum Glück. Ja, genau. Aber wenn du gestern so lange unterwegs warst, bist du denn noch wach richtig oder wollen wir mal gucken, ob wir schon ein bisschen schlafen können? Du, ich kann grundsätzlich zu jeder Tageszeit schlafen. Alles klar. Also ich habe normalerweise. Ich habe ja so ein bisschen Ritual. Ich höre mal so eine bestimmte Musik zum Einschlafen. Ist das okay für dich? Ja, gern. Alles klar. Also, falls ich mich dann nicht mehr melde, dann weißt du, dass ich schlafe. Bist du auch eingeschlafen? Alles klar. Dann sage ich schon mal vorab gute Nacht, falls du nachher schon schläfst. Max? Schon eingeschlafen? Was? Was ist? Schläfst du schon? Nein. Ich kann nicht schlafen. War nur gerade so im Halbschlaf. Okay. Ich habe dich jetzt aber nicht geweckt, oder? Nein. Okay. Klappt's halt doch nicht mit dem Einschlafen. Ja, es sind gerade ein bisschen blöde Umstände. Verdammt heiß und es ist ziemlich laut draußen. Was ist denn da draußen los? Weißt du das? Soweit ich das mitbekommen habe, ist im Prater gegenüber, im Vergnügungspark, irgendein Festival oder so. Okay. Und das dröhnt jetzt schon seit Stunden. Ja. Das ist ja nervig. Blöder Zeitpunkt, ja. Weißt du, was das für ein Festival ist? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist doch komisch, oder? Wenn da Festivals sind und du weißt, wohnst da direkt dran und weißt gar nichts davon? Ja, es wurde auch gar nicht angekündigt oder so. Ich habe da gar nichts damit zu tun gehabt. Also ich hoffe, dass das geht ja alles mit rechten Dingen vor. Also ich hoffe, das ist auch legal. Ich meine, soll ja schon mal vorgekommen sein, dass irgendwo illegale Partys geschmissen wurden. Naja, und ich meine, so ein Vergnügungspark wie der Prater ist ja schon irgendwie eine gute Tarnung, ne? Weil da sind ja eh immer viele Geräusche und so. Ja, und vor allem ist er riesig. Dort kannst du eigentlich alles machen, wenn du dich nur unter die Menge mischt. Das ist eigentlich voll die gute Tarnung, ne? Wenn man was Illegales plant oder so. So ein Vergnügungspark, wo eh viel Krach ist und viele Leute und so. Und wenn du da noch so ein Festival drauflegst, also irgendwie. Ja, wer weiß, was sich da alles für Menschen rumtreiben. Ja, das ist. Könnt mir gut vorstellen, ich weiß nicht. Es ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nur schlecht geträumt oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, weil das Festival läuft ja jetzt schon seit 2 Tagen, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, so zwischen der schallenden Partymusik auch mal irgendetwas anderes zu hören. Es war ganz ein undefinierbares Geräusch, aber ich habe mir dann ausgemalt und dementsprechend dann auch schlecht geschlafen, was für Dinge dort vor sich gehen könnten, dass dort vielleicht Gestalten sich versammeln, eben ganz unentdeckt in der riesigen Menschenmasse und vielleicht auch in irgendwelchen Attraktionen, die schon geschlossen haben. Also vielleicht in so einer Geisterbahn oder so, dass sich dort irgendwelche Gestalten treffen und irgendwelche Pläne aushacken. Irgendwelche so konspirativen Treffen, ne? Ja, so, ich weiß nicht, sowas wie moderne Kultanhänger, also nicht so irgendwie ganz klischeehaft in irgendeiner Höhle oder so mit Feuer und Roben und irgendwelchen komischen Rezitationen, sondern das sind so richtig moderne Stadtkultisten vielleicht, die das auch ganz, ich weiß nicht, vielleicht machen sie es sogar so offen, dass niemand auf die Idee kommen würde. Vielleicht sind sogar die DJs und Moderatoren sind da vielleicht sogar irgendwie unter einer Decke mit denen. Naja, das könnten ja dann, also ich meine, es ist schon naheliegend, ne, dass man da so einen Kult dahinter vermutet irgendwie, so kultistische Anbetungen auch. Und im Gegensatz zu Höhlen und sowas ist das ja heutzutage, ist ja so ein Vergnügungspark viel zugänglicher. Also da kann man ja viel leichter Anhänger auch rekrutieren ja. Und so, genau, und dahin locken. Und diese DJs und Unterhalter und so, die dann auftreten und Unterhalterinnen, das sind dann vielleicht sowas wie entweder so wie Priester oder sowas, ne? Also so diese Kultobersten sozusagen, die dann versteckt in ihrer Musik vielleicht oder auch in diesen, also auf diesen Jahrmärkten und so, gibt es ja auch immer diese Ansager, ne? Die dann so diese Karussellrunden ausrufen. Das wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Die waren mir schon immer, sogar als kleines Kind, irgendwie unheimlich. Mhm. Die sitzen dort, das ist ein Vollzeitjob, die sitzen in ihrer kleinen Kabine und brüllen da die ganze Zeit ins Mikro, während im Hintergrund irgendwie so Partymusik, duff, duff, duff, die ganze Zeit schallt und die müssen doch irgendwie, ich meine, wer tut sich sowas freiwillig an? Die müssen doch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen wahnsinnig sein, aber... Ja, aber die verfolgen irgendein Ziel damit. Ich meine, so gut bezahlt ist der Job sicher nicht, dass du das irgendwie fürs Geld machst, kann ich mir nicht vorstellen. Und wo nehmen die ihre ganze Motivation her? Das kann ja nicht gespielt sein. Ja, eben. Also das hat schon was von Fanatismus, ne? So wie die da ihre Begeisterung und ihre Anfeuerungen fürs Publikum auch in diese Mikros brüllen und das über die Lautsprecher schallt. Und ich meine, wer weiß, ob da nicht auch einfach in den, das sind ja häufig so wiederkehrende Formulierungen auch, die haben. Genau, ne? Ja. Ob da nicht auch irgendwelche geheimen Botschaften drin versteckt sind vielleicht, die dann irgendwie so das Unterbewusstsein ansprechen und die leichter beeinflussbaren Leute dann quasi für diesen Kult auf die Art gleich empfänglicher machen, so, ne? Da fällt mir ein, vielleicht sind die versteckten Botschaften der Ansager, vielleicht beeinflussen die Gäste, die Besucher in so einer Art, dass sie dann vielleicht noch mehr Lust haben, Geld auszugeben. Nur jetzt ist die Frage, was würde das dem Kult bringen? Vielleicht schützen die Besitzer von diesem Vergnügungspark die Kultisten, weil sie wissen, okay, die haben da einen Trick im Ärmel, mit dem sie unsere Besucher noch mehr motivieren können, uns noch mehr Kohle zu bringen. Ja, aber da wäre halt auch so ein bisschen die Frage, ne? Ich meine, klar, die Kultisten freuen sich natürlich immer über mehr Anhänger. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass diese Ticketpreise oder Eintrittspreise oder sowas auch so ein bisschen nur eine Tarnung sind. Also, dass die eigentlich die Leute zu diesem Kult locken wollen. Und damit es aber nicht so offensichtlich ist, dass das ein Anlocken ist für diesen Kult, haben sie halt Preisschilder an die Vergnügungen gepappt. So nach dem Motto, die Leute wissen ja, dass sie dafür bezahlen. Und wenn ich dafür bezahle, ist es kein Kult, weil die wollen ja eigentlich immer nur so Mitglieder haben. Und so. Und es sind auch noch so... Also es ist teilweise schon jetzt viel Geld, was man für so eine Achterbahnfahrt bezahlt, aber es ist nicht so dieses überschreib uns dein ganzes Vermögen und trage eine weiße Kutte für den Rest deines Lebens. Es ist halt nicht so auffällig, ne? Eben, dieser moderne Kult, nur wenn sie dann mit den Besitzern unter einer Decke stecken und das alles gedeckt wird, welches Ziel verfolgen sie dann? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen rein kapitalistischen Kult gibt. Nee, der nur auf Geldanhäufung aus ist. Ich meine, so ein Kult, das muss irgendwie ein Nervenkitzel sein. Also ich glaube ja tatsächlich, dass so das Thema des Kults auch irgendwie in der Methode steckt. Also denen geht es, glaube ich, schon um Vergnügen und um Spaß, aber nicht für sich selber und auch nicht aus reiner Nächstenliebe für die Anhänger des Kults, sondern ich glaube, die wollen mithilfe von Vergnügen und Spaß und sowas die Leute sorglos und unaufmerksam machen vielleicht für andere Dinge, die im Hintergrund laufen und aber... Also nach dem Motto, hey, kommt, wir unterhalten euch, das Leben ist leicht, das Leben ist schön, kommt zu uns, ihr müsst nur ganz wenig dafür bezahlen, ihr müsst uns nicht euer gesamtes Vermögen überschreiben. Und wenn ihr zu uns kommt, werdet ihr immer glücklich sein. Aber halt deshalb, weil die Leute nicht mehr über die Dinge nachdenken, die so passieren, weil sie sich einfach keinen Kopf mehr machen, eben weil sie abgelenkt sind vom Vergnügen. Du meinst, die Besucher tauschen ihren Willen fast schon, ihre normale Wahrnehmung gegen nicht endendes Vergnügen ein. Ja. Also so dieses Prinzip unendlicher Spaß, das kommt da schon zum Tragen, glaube ich. Und ich meine, man beobachtet das ja immer wieder. Leute, die so einmal irgendwie Spaß auf einer Achterbahn hatten, die wollen immer wieder Achterbahn fahren. Ne? Das wird ja dann schon zu einer Sucht so ein bisschen. Und das sind immer alle furchtbar traurig, wenn die Jahrmärkte wieder abgebaut werden bei diesen Wanderjahrmärkten. Und ich meine, du wohnst ja jetzt beim Prater, du wirst das ja beobachten können, aber da ist ja nicht so, dass das irgendwann mal 3 Tage am Stück komplett leer wäre. Es sind ja ständig Leute da, weil ständig jemand da hinkommt und wieder diesen Vergnügungskick haben will. Weil es ja so schön leicht ist, sich unterhalten zu lassen. Da muss man sich um nichts anderes Sorgen machen. Und wenn die Leute sich nicht mehr Gedanken machen über das, was um sie herum passiert, in den Stadträten oder auch in Kirchenorganisationen oder sowas, dann können die halt machen, was sie wollen, weil beobachtet sie ja keiner mehr und fragt ja keiner mehr nach, ne? Sie haben ihr Quartier dort, wo es niemand vermuten würde. Mhm. Und ich meine, ich spüre ja, ich wohne ja wirklich nur gleich über die Straße von diesem ominösen Park und ich spüre da auch immer diesen Sog. Immer wenn ich das Fenster aufmache, dann habe ich das Gefühl, irgendetwas zieht mich hinaus. Nur ist es irgendwie doch mit etwas Positivem konnotiert, das mich glauben lässt vielleicht, dass ich einfach nur wieder Spaß haben will. Ja. Und ja, es ist, wenn man so drüber nachdenkt, ziemlich beängstigend, wenn man nicht weiß, was dort genau vor sich geht. Ja, und das ist ja auch tatsächlich, also die unterschiedlichen Fahrgeschäfte, die es da gibt und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Spiegelkabinette oder sowas, die sind halt sehr vielfältig gestreut. Das heißt, du hast damit auch eine richtig gute Möglichkeit, die Leute auf unterschiedlichen Ebenen abzuholen, sozusagen. Ne? Also die Achterbahn zum Beispiel doof finden, weil ihnen leicht schwindelig wird oder sowas, die freuen sich total über ein Spiegelkabinett. Das heißt, es ist schon groß angelegt. Ne? So ein kleines Karussell alleine könnte da nicht viel ausrichten. Aber durch die Vielfalt, ja. Stichwort Ebenen. Mir ist gerade aufgefallen, ich kenne keinen Vergnügungspark, wo man unter die Erde gehen kann, also wo es irgendwie unterirdische Attraktionen gibt. Also jedenfalls ist es beim Wiener Prater gibt es nichts, wo man irgendwie unterirdisch etwas machen kann. Und vielleicht ist das oben eben alles nur Ablenkung, alles nur Vergnügungsillusion. Und die Dinge, die die Öffentlichkeit nicht sehen darf, spielt sich unter der Erde ab. Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Weil ich kenne das auch nicht, dass irgendwie unterirdisch noch was wäre. Das ist alles immer ebenerdig oder eben in so mehrgeschossigen Gebäuden oder sowas. Aber unterirdisch, was da passiert, weiß man nicht, du hast recht. Und vielleicht ist es ja so, weißt du, was ich mir gerade überlege? Du kennst doch bestimmt den Film Monster AG, oder? Ja. Und auch, dass die da Energie gewinnen aus den Schreien von Kindern und aus dem Lachen von Kindern. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, unter diesen ganzen Vergnügungsparks sind auch im Prinzip so Energiesammelanlagen, die sich aus genau dieser Technik speisen. Und Monster AG war eigentlich als Aufklärungsfilm gedacht, das hat nur keiner verstanden. Also diese Technik gibt es tatsächlich und diese Kultanhänger sind vielleicht doch gar nicht Kultanhänger, sondern eher Kapitalisten und sind identisch mit den Leuten, die diese ganzen Stromfirmen zum Beispiel betreiben, ne? Und irgendwie monatliche Abschläge von den Leuten haben wollen für Strom, den die Leute aber selber in den Vergnügungsparks produzieren durch ihre Schreie und ihr Lachen und ihre Begeisterung. Also das scheint mir jetzt etwas zu weit hergeholt. Meinst du? Aber wenn man drüber nachdenkt, das wäre eigentlich ziemlich clever, oder? Und so diese ganzen Sachen wie erneuerbare Energien und sowas ist auch nur vorgetäuscht oder musste integriert werden, weil Menschen auf die Idee gekommen sind, sich Windenergie zunutze zu machen und Sonnenenergie zunutze zu machen. Du meinst, dass quasi die Energiekonzerne eigentlich die Kultisten sind? Mhm. Und sich nur als irgendwelche Unternehmer tarnen? Naja, oder vielleicht sind es tatsächlich Kultisten, genau, also in erster Linie Kultisten und sie haben gesagt, okay, wir sammeln Anhänger und wir sammeln von unseren Anhängern, sammeln wir auch gleich noch die Energie ein quasi und machen das auch noch zu Geld, damit wir noch mehr Vergnügungsparks bauen können, damit wir noch mehr Wanderjahrmärkte finanzieren können. So, weil, also, ne, wenn du viel hast, willst du immer noch mehr. Das ist ja so eine alte Regel. Ja, sie sind süchtig danach, na klar. Genau, sie sind selber so ein bisschen süchtig. So wie die Besucher süchtig sind nach den Attraktionen. Genau. Und Monster AG musste halt getarnt werden. Also eigentlich hätten sie das mit Menschen drehen wollen, aber es musste getarnt werden, damit sie eben an diesen Kultisten vorbeikommen, damit die halt diesen Film nicht sperren und boykottieren und irgendwas. Und blöderweise haben sie es aber so gut getarnt, dass alle es für reine Unterhaltung gehalten haben. Aber das Ganze würde dann nur einen Schluss zulassen. Wenn sie nur darauf aus sind, quasi zu profitieren, immer nur Profitanhäufung, dann lässt das als einzigen Schluss zu, dass sie möglicherweise, ich möchte jetzt nicht irgendwie zu sehr etwas hineininterpretieren, aber möglicherweise wollen sie den ganzen Planeten zu einem Vergnügungspark machen. Krass. Ja, also wenn man in der Dimension mal drüber nachdenkt. Krass. Ja. Ja, das kann man sich schon vorstellen, ne? In Wahrheit ist vielleicht jeder Vergnügungspark Teil dieses größeren Plans. Mhm. Genau, diese Wanderjahrmärkte sind im Prinzip so Verbindungsketten zwischen diesen festen Jahrmärkten, die es gibt, diesen festen Vergnügungsparks. Ja. Um auch da noch mehr Leute hin, also auch so ein bisschen so dieses Verlangen in den Leuten zu wecken nach mehr dauerhaften Vergnügungsparks, so für die Menschen, die zu weit weg wohnen, um da jetzt jedes Wochenende hinzufahren oder so, ne? Also ich meine, fest bestehenden Vergnügungsparks in Deutschland kannst du irgendwie so an einer Hand abzählen ungefähr. Und die sind natürlich so weit voneinander entfernt, dass manche Menschen einfach da nicht nicht unbedingt hinfahren können, mal eben an einem Wochenende für einen Vor allem das, dieses extreme Potenzial, die Leute am Land, die haben, weiß nicht, vielleicht irgendwelche ärmeren Bewohner, die jetzt irgendwie, weiß nicht, vielleicht Land in der Landwirtschaft tätig sind, die wohnen da in ihrer Blase und haben sonst nie wirklich etwas von der Welt gesehen, konzentrieren sich nur auf ihre Arbeit, auf ihr Haus, auf ihre Herde. Und plötzlich kommt da dieses riesige Gebilde mit Lichtern und Achterbahnen und allem und da werden wahnsinnig viele Endorphine frei. Das ist wahnsinnig viel Energie. Natürlich, das bringt umso größere Gewinne. Ja, genau. Ja, das lädt auf der anderen Seite die Leute noch mehr dazu an oder hält sie noch mehr dazu an, noch mehr zu arbeiten, um eben mehr Geld zu verdienen, um sich häufiger solche Besuche im Vergnügungspark leisten zu können. Also denke ich mir, stecken so Arbeitgeber und sowas schon auch mit den Kultisten unter einer Decke? Ich glaube, dass sie einfach gezielt ihr Personal, also ihre Anhänger quasi, einschleusen, dass vielleicht an Parteispitzen Politiker sind, die in Wahrheit unter einem Vergnügungspark leben und sich vielleicht schon fast ernähren, weil sie so süchtig sind nach dieser Vergnügungsenergie. Ja. Genau. Ja, und die Anführer von diesen Kultisten streben dann halt schon irgendwie nach der Weltherrschaft, ne? Wenn du überlegst, so die ganze Erde als Vergnügungspark etablieren. Und du kannst ja die Leute unheimlich leicht manipulieren, dadurch, dass du ihnen Vergnügungen versprichst. Also das kennt man ja schon aus dem alten Rom. Ich glaube, da liegen die Anfänge. Also dieses Circus Maximus. Ja. Ding. Die Gladiatorenkämpfe. Ne? Genau. Und damit so haben sie alles ja angefangen die, haben. Genau, damit haben sie ja die normalen Bürger zufriedengestellt eigentlich, damit die immer mal eine Show hatten und immer mal ein Vergnügen haben und so aus der täglichen Mühsal ausbrechen konnten. Ja. Und so nach und nach versuchen sie die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es ist alles verbunden. Das ist so krass, ey. Ey, pass bloß auf dich, wenn du da neben diesem Prater wohnst, Max, dass die dich nicht auch in die Fänge kriegen. Ich hoffe, sie hören nicht mit. Das hoffe ich auch. Ich meine, vielleicht ist das einzig Positive dran, dass die immer diese lauten Boxen und die laute Musik anhaben und so, dass sie andere nicht so gut abhören können, die das dann... Ich glaube, ich kann jetzt noch weniger einschlafen. Ja, ich weiß, was du meinst. Verdammt. Aber vielleicht hilft es ja, wenn wir uns noch ein bisschen verausgaben vorm Schlafen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz aufbrechen. Du meinst Achterbahn fahren? Auf jeden Fall. Ach, das wäre jetzt schön. Komm, das machen wir, oder? Okay. Und los. Schläfst du schon?